Knecht hätte seine Ernennung, diese letzte und höchste seiner Berufungen, recht wohl auch selbst erraten oder mindestens als möglich, als wahrscheinlich erkennen können. Doch überraschte, ja, erschreckte sie ihn auch diesmal. Als aber einige Tage später die Ordensleitung ihn zu sich befahl, ging er getrost und nahm die brüderliche Begrüßung der Obersten durch Handschlag und angedeutete Umarmung mit heiterem Ernst entgegen. Es wurde ihm seine Ernennung zum Glasperlenspielmeister mitgeteilt und er zur Investitur und Vereidigung auf den übernächsten Tag in die Festspielhalle befohlen. Bei der Feier im Festsaal hatte der Glasperlenspielmeister den Amtseid abzulegen, hatte ferner von der Behörde die Insignien seines Amtes bestehend in einigen Schlüsseln und Siegeln entgegenzunehmen und sich vom Sprecher der Ordensleitung mit dem Ornat bekleiden zu lassen, dem festlichen Überkleide, das der Magister bei den höchsten Feierlichkeiten, vor allem beim Zelebrieren des Jahresspiels, zu tragen hatte. Die kurze Festrede sprach der Magister Grammaticae. Ein von der Elite gestellter Vertreter Walzels übergab die Schlüssel und Siegel. Und bei der Orgel sah man den greisen Altmusikmeister in eigener Person stehen. Er war zur Investitur herbeigereist, um seinen Schützling einkleiden zu sehen und durch seine unvermutete Anwesenheit froh zu überraschen. Nie war ihm dieser Knabe Josef so lieb und erfreulich gewesen wie heute, wo er schon beinahe aufgehört hatte, Josef zu sein. Sieh, dass du die nächsten 3-4 Wochen gut überstehst. Es wird viel von dir verlangt werden. Denke immer ans Ganze und immer daran, dass ein Versäumnis im Einzelnen momentan nicht schwer wiegt. Was du jetzt brauchst, ist ein felsenfestes Vertrauen darauf, dass die Oberen recht daran taten, dich zu den Ihren zu holen. Vertraue auf sie, vertraue auf die Leute, die man dir zur Hilfe schickt. Und vertraue blind auf deine eigene Kraft. Der Elite aber schenke ein fröhliches, immer waches Misstrauen. Sie erwartet nichts anderes. Du wirst gewinnen, Josef. Ich weiß es. Josef Knecht hatte dem Spielerdorf in Walzell manche Jahre angehört und sich durchaus als ein Teil davon empfunden. Jetzt aber war er nicht mehr nur irgendein Teil, lebte nicht nur mit dieser Gemeinschaft innig mit, sondern empfand sich nun wie das Gehirn, wie das Bewusstsein und auch wie das Gewissen dieser Gemeinschaft, deren Regungen und Schicksale nicht nur miterlebend, sondern sie leitend und für sie verantwortlich. Die Schulen Kastaliens sammeln die besten Schüler aus dem ganzen Lande und bilden sie aus. Ebenso suchen wir im Spielerdorf die Besten unter den mit Liebe zum Spiel Begabten auszuwählen und immer vollkommener auszubilden. Unsere Kurse und Seminare nehmen Hunderte auf und lassen sie wieder ziehen. Die Besten aber bilden wir als echte Spieler, als Künstler des Spiels weiter und weiter. Und jeder von euch weiß, dass es in unserer Kunst wie in jeder keinen Endpunkt der Entwicklung gibt. Nun wisst ihr aber so gut wie ich, dass auch das Glasperlenspiel seinen Diabolus in sich stecken hat, dass es zur leeren Virtuosität, zum Selbstgenuss künstlerhafter Eitelkeit, zur Streberei, zum Erwerb von Macht über andere und damit zum Missbrauch dieser Macht führen kann. Darum bedürfen wir noch einer anderen Erziehung als der Intellektuellen und haben uns der Moral des Ordens unterstellt, nicht um unser geistig aktives Leben in ein seelisch-vegetatives Traumleben umzubiegen, sondern im Gegenteil, um geistiger Höchstleistungen fähig zu sein. Wir sollen nicht aus der Vita Activa in die Vita Contemplativa fliehen, noch umgekehrt, sondern zwischen beiden wechselnd unterwegs sein, in beiden zu Hause sein, an beiden teilhaben. Wir sind ja schon jetzt nicht mehr auf der glänzenden Höhe, auf der das Glasperlenspiel vor einem Menschenalter stand, wo das Jahresspiel nicht eine oder zwei, sondern drei und vier Wochen dauerte und nicht nur für Kastalien, sondern für das ganze Land der Höhepunkt des Jahres war. Heute wohnt diesem Jahresspiel noch ein Vertreter der Regierung bei, oft genug als ein eher gelangweilter Gast. Und einige Städte und Stände schicken noch Abgesandte. Gegen Ende der Spieltage belieben diese Vertreter der weltlichen Mächte, gelegentlich in höflicher Form durchblicken zu lassen, dass die lange Dauer des Festes manche Stadt davon abhalte, auch ihrerseits Repräsentanten zu senden, und dass es vielleicht zeitgemäß wäre, entweder das Fest erheblich zu kürzen oder aber es künftig nur noch jedes zweite oder dritte Jahr abzuhalten. Nun, diese Entwicklung oder diesen Verfall können wir nicht aufhalten. Es ist wohl möglich, dass unser Spiel draußen in der Welt bald gar kein Verständnis mehr finden, dass das Fest nur noch alle fünf, alle zehn Jahre oder gar nicht mehr gefeiert werden kann. Was wir aber verhindern müssen und können, das ist die Misskreditierung und Entwertung des Spieles in seiner eigenen Heimat, in unserer Provinz. Hier ist unser Kampf hoffnungsvoll und führt immer wieder zum Sieg.